Die Überschwemmungsgebiete im Norden des Bezirkes Nordhamgyong werden erfolgreich wieder aufgebaut. In 6 Städten und Kreisen der Katastrophengebiete wurde der Skelettbau von mehr als 200 mehrstöckigen Wohnhäusern und über 2500 einstöckigen Wohnhäusern beendet. Auch der äußere und der innere Wandbewurf sind jeweils zu 70% und zu 30% erledigt worden. In nur mehr als 20 Tagen seit dem richtigen Beginn des Grundbaus am Ende September wurde der Skelettbau der Wohnhäuser für mehr als 11.000 Familien abgeschlossen. Dadurch wurde eine Bresche geschlagen, bis Ende Oktober den gesamten Wohnungsbau zu beenden. Und in der Stadt Hyeryong vom Bezirk Nordhamgyong haben die Funktionäre und Arbeiter der Elektrizitätsindustrie in 10 Tagen 17 Leitungsmasten errichtet.